Früher Bleifuß versandt im Getriebe, die Minen der Routine malen das Band dich der Liebe. Die Blüten von dann, keine Wurzeln mehr da, fährt den Karren an die Wand, keine Gurte am Start. Fühlt sich verbraucht, hat fette Federn gezahlt, ein Lächeln kommt nur auf, wenn man am Tresen bezahlt. Das Flammenmeer von eins wurde zum Teelicht im Glas und der Drang nach Sicherheit zu einem ewigen Grab. Lebte fürs Leben heute so grad in den Tag, hat die Fäden verloren, sortiert Fahrtensalat. Fährt Standardprogramm, gibt Verantwortung ab, der Magen verkrampft, weil man Angst davor hat. Wollte es allen zeigen, sagte, baut sich was auf. Doch alles, was heute wächst, ist die Plauze am Bauch. Der große Traum vorbei, doch man wacht nicht mehr auf. Schrie es raus, heute fühlt man sich von allen belauscht. War immer kritisch und verfragte alles zehnmal, bis dann dieser leichteste Weg kam. Auf jeder Demo dabei, doch heute mäht man den Rasen, damit es der Nachbar auch sehen kann. War immer kritisch und verfragte alles zehnmal, bis dann dieser leichteste Weg kam. Fand das Leben mal geil, doch heute nur geht so. Wollte viel, machte nichts, Gamepad fürs Ego. War immer kritisch und erfragt alles zehnmal, bis dann dieser leichteste Weg kam. Yeah. Ah, yeah. Neuer Wind, heute modernder Duft. Die Frage nach dem Sinn irgendwo mal verpufft. Stand für was ein, heute sitzt man es aus. Dass der Traum mal verging, nimmt man blindlings in Kauf. Aus Sturm und Drang wurde Kriechen verloren, aus Fliegen verkriechen, aus Vision Illusion. Aus Liebe zum Detail wurde Belanglosigkeit. Wartet ab, irgendwann kommt die ganz große Zeit. Nur nicht tun, was die Eltern taten, gut das Gegenteil von dem, was eben selber sagten. Wollte keine Spuren verfolgen, wollte Heldentaten. Heute gleiche Zeitung, Haus, Beruf selber wagen. War immer kritisch und verfragte alles zehnmal, bis dann dieser leichteste Weg kam. Auf jeder Demo dabei, doch heute mäht man den Rasen, damit es der Nachbar auch sehen kann. War immer kritisch und verfragte alles zehnmal, bis dann dieser leichteste Weg kam. Fand das Leben mal geil, doch heute nur geht so. Wollte viel, machte nichts, Gamepad fürs Ego. War immer kritisch und erfragte alles zehnmal, bis dann dieser leichteste Weg kam. Damals nur auf Durchzug, erst rein, wieder raus. Ignoriert, dass man trotz Übermut auch mal einen guten Riecher braucht. Alles, was ich wollte, Grenzen testen wie ein Draufgänger. Heute halt ich die Füße still wie Puppen im Schaufenster, wollte hoch hinaus. Die Wolken mal von oben sehen, nie in der Masse schnell versinken wie im Bodensee. Doch mein Sauerstoff reichte nicht mal für die zweite Runde. Hab kapituliert, nichts gesagt, nur noch steife Zunge. Fühl mich wie im Hamsterrad. Hab echt gedacht, dass ich mehr Dampf vertrag. Doch falsch getippt, weil ich dem Kampf erlag. Heute nur noch Schutt und Asche, Chaos pur. Wie nach einem Brandanschlag legte sich in Zeug, dann nur noch auf den Federkern, Iron Man im Kopf, dann nur noch chillen und leer wärmen. Hab mich dran gewöhnt, endlos Schleife ohne Würze. Jeden Tag der gleiche Brei, zubereitet in einer roten Schürze. War immer kritisch und verfragte alles zehnmal, bis dann dieser leichteste Weg kam. Auf jeder Demo dabei, doch heute mäht man den Rasen, damit es der Nachbar auch sehen kann. War immer kritisch und verfragte alles zehnmal, bis dann dieser leichteste Weg kam. Fand das Leben mal geil, doch heute nur geht so. Wollte viel, machte nichts, Gamepad fürs Ego. War immer kritisch und erfragte alles zehnmal, bis dann dieser leichteste Weg kam. Why you